Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer erraten wir eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Mit 10 interessanten Hinweisen. Und nun geht's los. Mitraten, natürlich wie immer erwünscht. Und doch immer zu Gast sind bei uns die Damen von Drama Carbonara. Drama Hello. Carbonara! Baby! Hallo! Oh. Was für ein schöner Trailer. Ich freue mich total über euren Jingle. Der war so nett und schön und fröhlich. Vielen Dank. Ich habe inzwischen 37 davon gemacht. apropos Drama Carbonara. Ich habe ja gelernt, dass wenn man bei euch in einer Folge diese magischen Worte laut ruft, man das Ruder in die Hand bekommt und man als nächstes lesen muss. Und da ihr das ja jetzt gerade laut getan habt, überlasse ich euch jetzt das Feld und ihr dürft uns 10 Hinweise auf eine Person präsentieren, die nicht nur unter uns weilt. 3, 2, 1. Oh, ich bin sehr gespannt. Drama Carbonara, Baby! Ich, Jasna, will. Also, ich würde aber, das muss ich dazu sagen, ich würde gerne die Tatjana und die Asta darum bitten, dass wenn es Klick macht, dass sie es vielleicht nicht gleich verraten. Okay. Okay. Ist das so eine Bekannte von euch oder irgendwie der Nachbar oder sowas? Oder? Nö. Oder so ein Schnapsladenbesitzer die Straße runter, den ihr kennt oder so? Oder? Mal schauen. Ich bin gespannt. Erster Hinweis. Als der Erste Weltkrieg zu Ende war, war ich 3 Jahre alt. Da muss man ja jetzt auch noch rechnen. Bisschen. 21. Also 45 zu Ende, 3 Jahre, also sprich. Nein, Erster Weltkrieg. Ach, Erster Weltkrieg. Entschuldigung, ich habe das falsch notiert. Ich meinte den zweiten. Entschuldigung. Ach so. Entschuldigung. Ich habe einfach zweite verstanden. Sorry. Tun wir so, als wäre ein Test. Ihr habt es einfach falsch verstanden. Ist aber sehr gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Das ist mein eigener Trick. Ich lese Gedanken. Das ist so Uri Geller-mäßig, ich kann bloß keine Löffel verbiegen, sondern nur Gabel. Ja, irgendwie hast du die Webcam gehackt oder so, oder irgendwie was in der Liga. Jetzt hast du es echt bewiesen, sehr gut. Von allen Teilnehmern. Also natürlich, pardon, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war ich 3 Jahre alt. Also sprich, geboren 42. Okay. Ja, oder 44 und dann halt irgendwie, ja. 42 ist richtig. Okay. Douglas Adams, nur dass ich es gesagt habe. Den hatten wir schon. Ich weiß, aber nur bei 42, tut mir leid. Aber schau, wie ihr euch das merkt, wenn ihr das schon so lange macht und übt. Ja. Hallo, das hier ist Folge 142. Ja, und wie viel klüger seid ihr dadurch geworden und wir jetzt auch mit euch. Das ist echt toll, dass wir jetzt auch mitraten dürfen. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es bleibt sehr wenig davon. Nee, hängen. Ja, das ist so, die kruden Sachen bleiben hängen, wie die 3 Tiere, die wir schon hatten. Ja, das ist wie so unnützes Wissen, das einfach hängen bleibt, oder? Genau. Also ich hoffe, dass die Person heute hängen bleibt. Zweiter Hinweis, ich wurde in Linz geboren. Dann haben wir jetzt ja quasi den, wie sagt man, den Heimnachteil, nee, den Auswärtsnachteil. Same. Aber spricht man denn mal von einem Nachteil wirklich? Kommt auf die Person. Naja, was ist denn das Gegenteil von Heimvorteil? Ja, eben. Also, keine Ahnung. Aber Fernnachteil klingt ja blöd. Nicht Heimvorteil. Das klingt auch fad. Nee, ja, das muss schon irgendein, wir überlegen uns da was. Braucht seinen dritten Hinweis. Ja, aber hallo. Das wird nicht reichen, aber vielleicht unbedingt. Ist ein guter Anfang. Ich hatte keine Kinder und dennoch nannten mich alle Mama. Und dennoch nannten mich alle was? Mama. Oh, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich bin jetzt ruhig. Okay. Was? Ah, ich weiß es auch. What? Ich habe schon gewusst, warum ich das zu Beginn sage. Aber ich finde es spannend, Jürgen und Philipp, wie viele Hinweise ihr braucht. Unsere Ahnungslosigkeit noch etwas auszuschlachten. Ja, ja, das kann ich verstehen. Just for you. Woher kommt denn die Schauspielerin von der, die in der Lindenstraße die Mutter der Nation gespielt? Ja, aber das wäre die Mutter der Nation, nicht Mama. Von daher, Mama. Das geht Mutter, schon nicht. Die Mutter Beimeier. Ja. Aber die ist doch nicht aus Linz, oder? Du, ich habe einfach keine Ahnung, wer die Schauspielerin ist. So geil. Na, das ist keine Österreicherin, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ja, ich weiß es aber nicht. Die ist übrigens abgesetzt worden jetzt in Lindenstraße nach 600 Jahren, ne? Ja, und ein Format, das ich sehr liebe, ist in dem Podcast WMAF, Wiedersehen macht Freude, da bespricht die Maria Lorenz mit ihrem derzeit Verlobten Nils Buckelberg, besprechen sie lauter Filme, mit Gästen dann halt noch. Und die sprechen aber alle x Folgen in den Sonderfolgen, meine Freundin hasst die Lindenstraße, halt über die ersten Folgen, also die fangen einen Seriengucken von der Lindenstraße mit der ersten Folge an. Und sie raged halt immer drüber ab und erst sieht dann immer die positiven Sachen dran, aber lachen beide über die Absurditäten des Ganzen. Ich habe nie in meinem Leben noch keine Folge Lindenstraße gesehen, aber mir macht es so viel Spaß. Und was ich so fantastisch finde, ist, dass sie in einer der letzten Folgen der Lindenstraße die beiden als Komparsen haben. Die laufen durchs Bild und sie sagt dann noch, weil sich jemand in der Straße aufführt, laufen da durch und dann sagt sie laut, ich hasse die Lindenstraße. Ich finde es so cool, dass sie das eingebaut haben. Also ich muss sagen, ich durfte die Lindenstraße von meiner Mutter aus nie sehen. Und zwar, ich durfte nicht schauen, die Lindenstraße und Twin Peaks. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ihm davon erzählt, sagte ich, diese zwei Dinge nie. Und er hat mir dann so als Stell dich ein Geschenk, um mein Herz zu erobern, die Twin Peaks Videokollektion geschenkt. Und die steht immer noch bei uns als Ehrending im Ding, aber ja, Lindenstraße und Twin Peaks. Nein, nie gesehen. Es wurde mir verboten und du weißt, ich bin ein gutes, braves Kind, ich würde sie nie schauen. Also, liebe Leute, Unterschied, beim nächsten Geburtstag, bei dem nächsten Hochzeitstag, dann ist klar, Lindenstraße, alle Folgen bitte. Na, das ist mit Steyr als Geschenk. Stell dir vor. Auf dem USB-Stick. Ja, es sind nur über 1000 Folgen. Externe Festplatte. Da brauchst du nicht so 6 Terabyte dafür. Aber also ja, Lindenstraße, das kannst du ja in einem Leben gar nicht mehr nachholen eigentlich, oder? Unmöglich. Das ist Binge-Watching Deluxe. 1700, glaube ich, oder? Das ist ein ganzer Arsch voll. Du, da können wir die nächste Quarantäne easy überstehen damit. Binge-Watchen die Lindenstraße von der ersten Folge weg. Du, aber was fand jetzt deine Mutter so schrecklich an der Lindenstraße, Tatjana? Das habe ich nie herausgefunden, weil ich war ja damals 10 oder 11 Jahre alt und ich glaube, vielleicht haben sie viel rumgevögelt oder so. Ich bin mir nicht sicher, ich habe sie nie gesehen. Sagt ihr mir, was hätte sie so schlimm finden können? Harmlos. Ich glaub, es gab einen relativ großen Skandal, als der eine da irgendwann mal Drogen genommen hat. Ich meine, mein Lindenstraße war schon ganz schöne Viertel. Also das war so das Einzige, an das ich mich erinnere, worüber man geredet hat, was irgendwie schlecht ankam in der Lindenstraße. Das war, glaube ich, als wie hieß denn der? Glaube, der Lindenstraße Benny. Hat auch den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss im deutschen Fernsehen. Ja, aber das war viel später. Ja. Das war viel später. Folge 869. ich glaube, es war schon so ein bisschen der Spiegel für die Gesellschaft, diese ganze Serie, ne? Ja, ja. Aber halt trotzdem sehr konservativ und eigentlich fad in Wahrheit, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ich will jetzt keinem Lindenstraßen-Fan dazu nahe treten, aber du hast nichts verraten, Tatjana. Ich glaube, wenn du jede Woche eine Folge produzieren musst. Twin Peaks war wirklich großartig zum Nachschauen. Also Twin Peaks war viel geiler zum Verbotensein, finde ich. Ja. Aber wenn man dem Herrn Buckelberg glauben mag, beziehungsweise tue ich jetzt auch einfach, warum sollte ich nicht? Der hat schon gemeint, es war schon relativ progressiv für die damalige Zeit und das Umfeld. Ich meine, wenn du es halt aus heutiger Sicht schaust, denkst du dir, was soll denn das? Das ist doch alles fad und langsam und da passiert ja nichts. Aber naja, klar. Naja, klar, du hattest schon immer so einen Aufreger, so irgendwie klar. Das waren halt überspitzte, aber doch biedere Familienverhältnisse. Naja. So. Und das sollte ja irgendwie auch die Gesellschaft so ein bisschen spiegeln in so einem wirren Zerspiegel. Und das Absurde ist aber ja eigentlich, dass in Köln die Lindenstraße gedreht worden ist, die in München spielt. Und in München wiederum wurde Marienhof gedreht, das dann in Köln spielt. Auch so eine total absurde Sache, ja, ja. Ja, warum einfach, wenn es kompliziert geht? Ja, eben. Ich glaube, es ist leicht entgleist thematisch, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ja, das ich habe euch jetzt mal Mama lassen. Sagt. Na gut, seid ihr bereit für den vierten Hinweis? Mhm. Aber hallo. Mir wurden zwei Filme gewidmet. Das ist wenig verglichen mit 1700 Folgen Lindenstraße. Gott. Und darf man bei euch in der Show auch helfen? Ja, klar. Also es ist einfach alles erlaubt. Dann helfen aber wir euch. Kannst, wir helfen aber kannst du helfen? Kurz. Aber kannst du helfen, ohne dass du meine weiteren Hinweise weißt? Hm. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Wir könnten sagen, die Person, um die es geht, ist keine Schauspielerin, kein Schauspieler, kein Schauspielwesen. Okay, ja. Schauspielwesen. Ich könnte aber auch sagen, in meinem Haus lebten rund 250 Menschen aus 39 Ländern in 60 Wohnungen und 70 Einzelzimmern. Und weitere 700 Menschen ließ ich außerdem übers Post- und Meldeamt registrieren. Oh, ist es nicht irgendwie dieses wahnsinnig bunte Haus auch? Ist das diese Nummer? Was meinst du mit wahnsinnig bunten Haus? Ich hätte gedacht, da gab es irgendwas mit dem wahnsinnig bunten Haus, wo jemand ganz viele Kinder dann adoptiert hatte zu der damaligen Zeit. Aber ich hau wahrscheinlich gerade einfach Sachen durcheinander. Nee, dann... Aber in welcher Zeit bist du? Boah, 70er hätte ich gesagt, so aus dem Bauch raus. Oh, aber ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich, warte mal, also wenn er 43 geboren ist, dann macht es ja eher Sinn, so in den 20ern sowas zu machen. Dass du dir sowas wie Haus oder irgend so eine größere Unterstützung und sowas einholen kannst. Ja, frühestens mit 16, wenn du wirklich früh dran bist, aber eher, ich sag mal, 20 oder halt irgendwie so bis... Ich meine, Mama fängst eher an bis 40, sag ich mal. Drüber bist dann eher die Oma. Ha. Aber die Person hatte selbst keine Kinder. Naja, nee, aber ich meine, weil sie ja Mama genannt wurde. Mhm. Weil ich glaube, wenn das jetzt jemand Karitatives wäre, der ganz viele Leute irgendwie geholfen hätte und dann eher so 70 gewesen wäre, dann hätten sie gesagt, ja, das ist die Oma der Nation. Mhm. Ha. Maybe, maybe not. Ja, aber noch bin ich nicht... Nee, muss noch passen. Ich war nicht auf den Mund gefallen. Ich konnte Neger sagen, ohne dass man mich dafür für rassistisch hielt und verurteilte. Ich habe jetzt gerade an Roberto Blanco gedacht, aber ich glaube, der war es auch nicht. Oh Mann, nein. Ich meine, wer mir jetzt in den Sinn kommt, aber das passt halt überhaupt in die Ecke und ich glaube, die hatten wir auch schon, wäre Astrid Lindgren. Die immer noch diesen Schweden. Aber die immer noch den wunderbaren Ausspruch gemacht hatte, weil sie nämlich mit ihrer Freundin zusammen an ihrem 80. irgendwie auf den Baum geklettert sind, hat sie gemeint, es gibt kein Gesetz, das es verbietet, alten Weibern auf Bäume zu klettern. Aber eine like-minded person, würde ich sagen. Mhm, würde ich auch sagen. Ich finde es so sympathisch. Ja gut, dann. Ich wohnte, arbeitete und starb am selben Ort, im 10. Wiener Gemeindebezirk. Wie heißt denn die? Also bei mir regt sich noch nichts. Ich habe etliche Auszeichnungen bekommen. Warte mal, 37. Ist die erst relativ, ich sag mal so die letzten 5 Jahre gestorben? Mhm. Ja. Ist es Christine? 2018. Ist es Christine Nöstlinger? Guter Guess, aber ne. Sie hat jedenfalls kurz vor ihrem Tod nur das goldene Verdienstzeichen der Republik bekommen. Schwer verdient. Das hat sie 2012 bekommen schon. Und wann ist sie gestorben? 2018. Okay, dachte schon länger. Ja, und mein letzter Hinweis ist, 6000 Menschen haben mir zu Ehren ein Lichtermeer veranstaltet. Und ich war auch dort. Es war sehr schön. Ich war auch dort. Dort. Boah, jetzt bin ich echt so ein bisschen. Ja, ist die Frage, ob ihr sie kennt, gell? Ja, ist die Frage. Aber selbst wenn ihr sie nicht kennt, wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Wäre es einfach nur toll, wenn ihr sie einfach in Erinnerung behalten würdet, wenn ihr sie jetzt kennenlernt. Stimmt. Durch uns. Ich bin echt. Also ich glaube nicht, dass ich die Person kenne. Sie hatte keinen Partner, keine Kinder, keinen Urlaub. Und auch keinen Kleiderschrank offensichtlich. Sie hat auch keinen Kleiderschrank. Das stimmt. Immer dasselbe. Weil sie hatte immer dasselbe an. Immer. Immer sollen wir es aufklären? Dasselbe. Die hat echt nur gearbeitet, die Frau. Wahnsinn. Mhm. Oder wollt ihr, bevor ihr den Namen nennen, wissen, was sie so getan hat? Ja, erzähl doch noch ein bisschen. Vielleicht fällt ja der Groschen also noch. Also ich hätte jetzt eher in Richtung Ding getippt, aus dem Bauch heraus, in Richtung Schriftstellerin. Nein. Ich glaube fast, dass die Vollzeit dann irgendwie, keine Ahnung, wohltätig unterwegs war, so, oder? Wenn die was ein Haus hatte mit wie viel 100 Leuten drin? Das glaube ich auch, aber mit irgendwas fängst du ja mal an, eine gewisse Berühmtheit aufzubauen. Also sie war ursprünglich als Erzieherin gearbeitet und ist dann Heimleiterin geworden und wurde dann eine der wichtigsten Flüchtlingshelferinnen und Menschenrechtsaktivistinnen Österreichs. Ui. Dann könnte man die vielleicht erkennen. Und hat hunderte Leute vor der Abschiebung bewahrt und bei der Integration geholfen und hat ganz viele von den kleinsten Kleinigkeiten die Leute unterstützt bis zu ganz wesentlichen Maßnahmen. Und ist dabei aber immer ziemlich cool gewesen, oder? Die hat einfach frei Schnauze geredet. Eine coole, alte Socke. Hat sie nicht für geschissen, wie sie schon sagt. Würde die jedes Kind in Österreich kennen? Kinder vielleicht nicht, aber Leute in unserem Alter, also so zwischen 20, ab 20 aufwärts schon. Yeah. Die Fridays for Future Generation wahrscheinlich schon, würde ich sagen. Nee, ich befürchte tatsächlich, ich muss mit Unwissen glänzen an der Stelle. Dem schließe ich mich an. Das gleichzeitig. Aber jetzt erleuchtet uns doch. Oder einer den Vornamen und einer den Nachnamen. Es wäre so lustig, wenn jetzt einfach ihr unterschiedliche Sachen sagt. Das glaube ich. Die dritte sagt einfach noch Neger. Oh Gott, Leute. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ob ich Neger sagen kann, ohne dass irgendwas passiert. So, nein, aber nein, kannst du nicht. Nein, das kannst du nicht. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es eine doofe Idee war. Aber ihr habt es verpasst, es wurde schon gesagt. Ute. Ute. Bock. Ute Bock. Nee, muss tatsächlich leider auch passen. Tatsächlich. Ute Bock. Also vielleicht irgendwann mal den Namen gehört, aber sonst einfach gar nichts drüber. Aber dann nutzt das doch und erzählt noch ein bisschen. Ja, super. Ja, es gibt auch zwei wunderbare Dokus über die Ute Bock. Und zwar der neuere Spielfilm mit ganz, ganz vielen verschiedenen, sehr berühmten österreichischen Schauspielern und Kabarettisten. Heißt Die verrückte Welt der Ute Bock. Sehr empfehlenswert, sehr lustig. Und ein Dokumentarfilm über sie heißt Bock for President. Ich weiß gerade, du sagst Bock for Future. Das hat jetzt irgendwie gepasst. Resident. Ja, ziemlich coole Frau, die ein Ehrengrab bekommen hat in Wien. Wie ging das überhaupt mit ihr los? Also wie kam sie dazu, sich da einzusetzen und wisst ihr das? Naja, also sie hat, ich habe da meinen Spickzettel, sie hat sich bei der Gemeinde Wien beworben, weil sie irgendwie gehört hat, es gibt sichere Arbeitsplätze, ist Erzieherin gewesen und hat dann bis 1969 7 Jahre in einem Heim gearbeitet und ist quasi so die Heimmama geworden, in einem Gesellenheim im 10. Bezirk in der Zomarngasse. Und sie sagt doch, bei einem Interview 2012 sagt sie, naja, das war nicht einfach, es war sicher auch nicht alles in Ordnung, was ich gemacht habe. Ich habe auch Tätschen austeilt, Ohrfeigen. Das war damals so üblich, nicht nur in Heimen, sondern auch in Familien. Schrecklich aber war es so. Und sie hat dieses Heim geleitet und dadurch, dass halt in den 90er Jahren ziemlich viele ausländische Jugendliche in dieses Heim gekommen sind und auch ziemlich viele Flüchtlinge durch den Jugoslawienkrieg nach Wien gekommen sind, später auch ganz, ganz viele Menschen aus Afrika, hat sie sich dann oder wurde sie dann eigentlich mit Themen wie Asyl und Bleiberecht konfrontiert und hat dann einfach auch mitgekriegt, mit was für Problemen diese jungen Menschen zu kämpfen haben, wenn sie nach Österreich kommen und eigentlich nichts und niemanden haben. Und genau, sie hat sich dann bemüht, Deutschkurse anzubieten, ihnen einen Schlafplatz zu geben, ihnen überbrückungsmäßig gelegen mit Gelegenheitsjobs auszuhelfen. Und hat dann sich auch ziemlich schnell einmal mit der Polizei die Polizei am Hals gehabt. Und zwar gibt es da auch eine umstrittene Operation Spring, Operation Spring heißt die. Da wurde dann eine Razzia durchgeführt und wurden Jugendliche verhaftet und dann haben es Verdacht gehabt auf Drogenhandel und sie wurde vom Dienst suspendiert und angezeigt. Also die hat dann einfach weitergekämpft und genau, hat einfach ganz, ganz vielen Asylwerbern versucht, eben dann später auch in der Pension ehrenamtlich zu helfen. Genau, sie haben halt in Wirklichkeit einen eigenen Verein gegründet, eine NGO, haben Menschen juristisch beraten, haben kostenlose Kleiderausgaben organisiert, haben ein Bildungsprogramm auf die Beine gestellt, Deutschkurse, Alphabetisierungskurse und in Wirklichkeit hat sich dann dieser Verein ziemlich lange gehalten und ist dann so zu einem Wohn- und Integrationsprojekt gewachsen. Und die hat einfach bis zu ihrer Pension hat sie sich stark gemacht für diese Menschen. Ich darf ganz kurz einwerfen und man muss auch sagen, dass die ganze Wiener Musik- und Kunstlandschaft von Menschen, die irgendwie normal denken, sich total stark gemacht haben dafür. Es hat dieses, wie hat das Projekt geheißen? Bock auf Kultur. Es hat extrem viele Konzerte, genau. Fußballspiele etc. gegeben, wo alle Spenden immer direkt an die Ute Bock gegangen ist, weil sie war einfach die coolste in ihrem grauen Gewand bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2, wie sie gesessen ist, dieses Mütterchen mit einer Straightness, die man sich nur wünschen kann als erwachsener Mensch. Die war so cool und toll und so unaffektiert. Ein Gegenentwurf zu unserer heutigen Zeit voll Bling. Total. Und, es ist eine unglaublich bodenständige, tolle Person. Total. Schön. Und es war so eine Person, die sich absolut nicht in den... Also der ging es wirklich nicht darum, dass sie jetzt als die tolle Ute Bock hergezeigt wird, die jetzt da so viel tollen Menschen hilft, also so viel Menschen so aufopfernd hilft. Die wollte gar nicht im Vordergrund stehen. Das ist der total scheißegal gewesen. Und die hat da einfach so ein unglaubliches Gerechtigkeitsempfinden gehabt, dass... ich glaube, die hat sich sogar... Also der ist da sogar auf die Nerven gegangen, dass da so ein Medienrummel um sie passiert ist. In Wirklichkeit wollte die einfach nur den Leuten helfen, hat aber natürlich auch gewusst, diese Hilfe anzunehmen, die sie dann noch gekriegt hat von diversen Menschen da draußen im Kulturbereich, im Musikbereich, also die hat man halt gekannt und war aber so unglaublich bescheiden selbst, oder? Also die ist so richtig hinter die Sache selber zurückgetreten, wenn ich dich richtig verstehe. Total. Ja. Ich finde es auch erstmal sympathisch, was du da erzählt hast gerade, was ich ja auch immer, und das werde ich nicht müde zu betonen, wenn Leute was gemacht haben, wo man aus heutiger Sicht sagt, naja, würde man heute nicht mehr so tun und dann heute aber sagen, ja, habe ich damals gemacht, würde ich heute nicht mehr so tun. Ich habe da immer so viel Respekt davor, wenn halt genau wie das, was sie da gesagt hat mit dem, ja, das waren halt die Erziehungsmethoden, ich habe da natürlich hingelangt, würde ich heute nicht mehr machen, das macht man heute nicht mehr und ist eigentlich auch blöd, auch im Nachhinein gesehen. Ich habe da immer so viel Respekt davor, wenn Leute, ne, die Reflexion besitzen, aber vielleicht im hohen Alter, wobei hat immer nicht bloß was mit Alter zu tun, aber da einmal noch, ne, den Mumm zu haben und die Selbstreflexion zu sagen, so, ja, stimmt, habe ich gemacht, war aber eigentlich blöd. Ja, so war die. Ja, schön. Ja, nicht schlecht. Muss man unbedingt mal drüber einlesen. Klingt sehr, sehr sympathisch. Oder einfach die Doku anschauen. Oder die Doku. Ja, welche würdet ihr empfehlen? Also jetzt, da gibt es irgendwie zwei Filme, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ne? Genau, aber das eine ist der Spielfilm und das andere ist die Doku. Ah. Okay, da genau. kommt also, bestimmt bald eine Netflix-Serie. Ich habe beide nicht gesehen. Ich würde mir zu Beginn einfach mal die Dokumentation Bock for President anschauen und danach den Spielfilm. Jo, cool, wieder was gelernt. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Gewählt, Jasna. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Baba.